wirklich witzig wäre, wenn dann am Schluss rauskommt, dass du den heute umgebracht hast und deswegen die Folge machen kannst. Mega Gag. Ich bin draufgekommen, dass er ihn umgebracht hat über einen Podcast. Aber so, Autosuggestion. Von welchen wollte er nicht jetzt zwei? Im den Angebot. Ersten. Den ersten. Machen wir beide. Gut. Das wird super. Super. Aber erst vorstellen und so, glaube ich. Ach, immer dieses, ach nein, ich darf nicht so drängen. Man hat mir gesagt, ich darf nicht immer den Eindruck entstehen lassen, dass ich es eilig hätte. Ja, voll. Ja, sag einfach nicht die Wahrheit, sei nicht du selbst. Hörst du schon auf? Das ist auch einer der Comics von meinem finnischen Künstler. Schatz, der Besuch kommt gleich, denk dran, sei nicht du selbst. Sehr gut. Hinweis Nummer. Hallo, hier sind wir mal wieder von Ach. Unsere Bonusfolge mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Heute als Special Guest wieder mit dabei, Anne, bekannt auch auf Twitter als Blaufohlen891, glaube ich. Also gut, Philipp, du darfst natürlich gerne die einleitenden Worte für mich sprechen in dieser kurzen Ach-Episode. Einleitenden Worte für mich. Seid ihr soweit? Auf natürlich. Geht's. Man verlieh mir den Adolf Grimme und den Deutschen Comedy-Preis. Loriot. Rudi Carrell. Nein und nein. Privat litt ich unter Depressionen, Panikattacken und Angstzuständen. Und schon tot. Bei Komikern auch oft oder Leute vom komischen Fach ja oft gar nicht so weit. Robin Williams. Nein, ist aber auch schön. Aber hat er den Deutschen Comedy-Preis bekommen? Du weißt nie, was da passiert ist. Okay, ich glaube, ich gebe die Richtung jetzt mal etwas deutlicher vor. Ich habe in meinem Leben Sätze gesagt wie, das ist doch krank. Ich denke nicht daran, so viel Geld für Sex auszugeben. Was? Moment. Okay. Ich war noch mal, es gab einen Sketch von Didi Hallervorden, die in eine ähnliche Richtung ging. Der lebt ja Gott sei Dank noch. Richtig. Von daher, der kann es erstmal nicht sein. Aber vielleicht ist es jemand von einem ähnlichen Fach, so ein Hans-Dieter Krebs zum Beispiel. Hast du heute schon mal die Nachrichten gecheckt? Lebt er wirklich noch? Ich bin mal böse, aber wartet auch noch ab, bis die Folge draußen ist. Ich wünsche mir, dass er noch ganz, ganz lang lebt, aber er hat ja doch schon ein höheres Alter. Harald Junke? Nein und also nein. Allesamt nein. Nein! Am 27. Juli 2006 wurde ich von der Polizei tot in meiner Dachwohnung in der Nähe des Münchner Stachus aufgefunden. Nachdem eine Reporterin der Bunden mich als verschollen gemeldet hatte. Rudolf Mooshammer. Ich wusste, dass das jemand sagen würde. Nein, es ist nicht Rudolf Mooshammer. Verdammt. Aber vor ich glaube, so, der hatte keine Dachwohnung. Ja, aber so Comedy-Preis. Mega Performance, voll witzig. Ja, wieso? Ist mein Ernst? Ich mag meine Klamotten. Geile Performance. Gut. Und der Hund. Genau, der Hund. Oder sowas so, die eine von den Jakobs-Sisters, aber nicht die anderen beiden, ja, nur eine. Vielleicht hieß der Hund einfach Deutscher Comedy-Preis und er hat ihn getragen. Ich bin Träger des Deutschen Comedy-Preises. Beschissen. Warte, verleihen die auf mal kurz. Aber dann wollte ich ihn morgen wieder zurückhaben. Ja, eben. Das war auch eine geile Idee, so ein Preisverleih. Also wirklich so diese Preise verleiht, so temporär für eine Woche oder so. Das ist nicht schlecht. Hier ist mein Friedensnobelpreis. Nee, die müssen mir so ein bisschen off heißen. Also so wie die Cornflakes beim Aldi, die heißen ja nicht Cornflakes, sondern Knusperflakes oder so. So ein bisschen daneben. Der Freudennobelpreis. Ja, sowas. So. Okay, verstehe. Also, seid ihr bereit für Hinweis Nummer 5? Ja. Den Tod meines Partners, den Inhaber eines Senf-Imperiums, habe ich nie ganz überwunden. Seine Familie machte mir das auch nicht gerade leicht. Als ich ihm mit 2 Jahren Verspätung folgte, legte seine Schwester alles daran, dass ich nicht im Familiengrab beerdigt werde. Eieiei. Kühne und Partner. Wer? Der Partner von Kühne. Keine Ahnung. Das, oder Develey? Ist das gleiche wie Lenzen und Partner? Ja. Hauptsache ist so ein Schnurrbart. Okay, ich glaube, ich muss euch ein bisschen bessere Hinweise geben. Bevor ich in die Rolle meines Lebens schlüpfte, war ich in weit über 50 Kino- und Fernsehfilmen zu sehen. Darunter Produktionen wie Derrick und der Alte, Erich Kästners 3 Männer im Schnee, aber auch in mehr als einem Hausfrauenreport und in Habe Kerkelings Kein Pardon. Heinz Schenk. Nein. Boah, jetzt wird's aber hart. Aber wenn es nicht Heinz Schenk ist? Der lustige Glückshase? Das ist ja... In einem Hausfrauenreport. Aber jetzt mal im Ernst, welche berühmte Persönlichkeit kommt denn in kein Pardon vor? Das ist also wirklich Heinz Schenk, der blaue Bock, also pass auf, ich gebe euch noch Hinweis Nummer 7 und dann gebe ich euch so einen kleinen Zwischentipp, okay? Okay. Ich hatte ja auch eine Rolle in der deutschen Fassung von Das große Krabbeln. Ottfried Fischer kann es ja nicht sein, der lebt auch noch. Hui, wer hat denn noch gesprochen? Also ich gebe euch den Hinweis, dass ich, obwohl ich eigentlich von euch erwarte, dass ihr mir den Namen nennt, gehe ich davon aus, dass ihr vielleicht den Namen nicht jetzt ohne weiteres aus dem Stegreif parat habt. Aber eine genaue Umschreibung würde mir reichen. Okay. Ich habe keine Ahnung, ist es ein Bär? Heutzutage wäre es ziemlich wahrscheinlich, dass mich die jüngere Generation auf der Straße nicht erkennen würde, während die meisten älteren Semester mein Gesicht problemlos der deutschen Comedy-Serie Klimbim zuordnen könnten. Palim Palim. Ja, nee, Palim Palim war nonstop Nonsens. Aber ich überlege gerade, wie heißt denn, jetzt überlege ich gerade, vielleicht bin ich auf der falschen Fährte und es ist eine Frau. Und es ist, wie heißt sie denn, die auch Marge Simpson gesprochen hat. Ja. Aber wie heißt sie denn? Mir fällt der Name einfach nicht ein. So. Wenn du mir den Namen sagst, dann kann ich auch sagen, ja, das ist sie. Aber die hat damals die ältere Mutter gespielt. Hm. Die jüngere ist ja irgendwie ab und zu auch so sinnlos in Strapsen durch die Szenen gelaufen. Und da gab es die Mutter bei der Serie Klimbim. Das war die ganz berühmte rauchige Stimme. Ganz Philipp, genau. Dadurch, dass er gesagt hat, du musst den Namen nicht raten, hast du das Thema da raten. Danke, ja. Dominik, dass du es für mich auflöst. Ja. Aber es ist die Stimme von Marge Simpson. Ich gebe euch noch die zwei Hinweise, da im letzten ist tatsächlich auch ihr Name. Okay. Ich habe in meinem letzten Hinweis ist ihr Name drin. Ich habe in meinem Leben Sätze gesagt wie, gehen Sie nach Hause und versuchen Sie unterwegs keinen Geschlechtsverkehr zu haben. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Zitat aus den Simpsons. Das andere war eins aus, ich weiß nicht, aus Klimbim oder so, aber. Aber es ist so schön, den mal ohne Kontext einfach mal sich so zu überlegen, den mal im Büro zu bringen oder so, wenn man sich abends verabschiedet. Ciao, bis morgen, versucht mal auf meinem Weg keinen Geschlechtsverkehr zu haben. Und Hinweis Nummer 10, ich heiße Elisabeth Volkmann. Richtig. Und ich war lange Jahre die deutsche Synchronstimme von Marge Simpson. Marge Simpson. Tja, Leute. Habt ihr mal wieder versagt, hä? Einmal mehr. Ja, ich sehe es jetzt mal hier so als Teilerfolg an. Ja, ja. Nee, das war mir, ich fand es mega spannend. Mir war überhaupt nicht klar, wer da dahinter steckt. So, dass ich mit Klimbim, das hätte mir alles nichts gesagt. Und das Lustige ist, es haben sich mega viele Leute darüber aufgeregt, so, warum habt ihr die Synchronstimme gewechselt? Sollen sie zurückgängig machen? Und ich habe mir halt gedacht so, ja, geht nicht so recht. Ja. Unsensibel. Aber tatsächlich war auch da für mich dann ein Punkt erreicht. Das hat mir dann so das war der letzte Tropfen, wo ich dann mit Simpsons aufgehört habe, auch zu gucken. Das hat für mich auch nicht mehr gepasst. Bist du da jetzt nur drauf gekommen, weil der Philipp und ich das letzte Mal so mega abgenördet haben in Sachen Simpsons? Ich wollte eigentlich euch jetzt mal austesten, ob ihr dann den Namen parat habt. Ah, fuck. Mm. Aber ich bin eher ein, ich sag mal, so Staffel 3 bis 9 Fan. Das sind echt meine allerliebsten. Ja, aber dann hättest du den Namen ja wissen müssen. Der stand ja im Abspann schließlich. Nee, stand im Abspann. Aber ich schaue gerne auf Englisch an. Auch wenn viele, und so viel muss doch gesagt sein, Übersetzungen teilweise brillant sind, so wie beispielsweise das, oh, ich glaube, Grandpa hat mal wieder zu viel Meerrettich gegessen. Das klingt auf Deutsch, finde ich, einfach viel lustiger als auf Englisch. Ich weiß nicht, warum. Sehr gut, dann versucht mal auf dem Weg jetzt dann ins Bett nicht zu viel Geschlechtsverkehr zu haben. Gute Nacht. Dort könnt ihr dann wieder. Tschüss. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Was? Gute Nacht. Good fight. Good night. Es ist ja sehr dunkel draußen. Ja.